Good morning. Guten Morgen. I hope you're learning some stuff that is life-changing. Ich hoffe, dass du einige Dinge lernst, die lebensverändernd sind. You know? Weißt du? There are some things, I tell you what, if you apply them in your life, they will be so important. Es gibt einige Dinge, wenn du diese in deinem Leben anwendest, werden die so wichtig sein. Why? Warum? Because, you know, these are practically life things that we can apply and save us from a lot of trouble. Das sind praktische Dinge des Lebens, die wir anwenden können und die uns von vielen Problemen bewahren können. So how are we going to cleanse ourselves from bitterness? Wie können wir uns selber von Verbitterung reinigen? Number one. Nummer eins. By acknowledging that what we are feeling and what we have allowed in our hearts is sin. Indem wir anerkennen, dass das, was wir fühlen und das, was wir in unserem Herzen zugelassen haben, Sünde ist. And repent. Und bereuen. But if they really hurt me. Aber wenn sie mich wirklich verletzt haben. That's not the issue anymore. Darum geht es nicht mehr. The issue is that you have allowed your heart to be bitter. That's now your responsibility. Das Thema ist, dass du es deinem Herzen erlaubt hast, bitter zu werden. Das ist jetzt deine Verantwortung. So the first thing is acknowledge that bitterness is always sin. Der erste Punkt ist, anerkenne, dass Bitterkeit immer Sünde ist. Sin is destructive. Sünde zerstört. Repent. Bereue. That's the first thing. Das ist das erste. Secondly. Zweitens. Stop justifying yourself. Höre auf, dich zu rechtfertigen. You know, I tell you what, I've learned something. Ich habe etwas gelernt. I've learned something that self-justification is so dangerous. Ich habe gelernt, dass Selbstrechtfertigung so gefährlich ist. Why is this so dangerous? Warum ist es so gefährlich? Because once we begin to justify our behaviors, it cannot be fixed. Wenn wir einmal anfangen, unser Verhalten zu rechtfertigen, kann es nicht behoben werden. You know why? Warum? Because think about this. Denk darüber nach. If you justify your sin, it's not sin anymore. Wenn du deine Sünde rechtfertigst, ist es keine Sünde mehr. You have a reason why you're allowed to do this. Du hast einen Grund, warum du erlaubst, dies zu tun. Why do you have a reason? Warum hast du einen Grund? Well, because they did this, they did that. You have to understand. Sie taten dies, sie taten das. Du musst es verstehen. Listen, never, never, never justify your bitterness. It's gonna keep you in a prison. Hör zu, rechtfertige nie, nie, nie deine Bitterkeit. Sie wird dich im Gefängnis behalten. You know, there might be a reason why you are in the prison or why you are bitter. Es mag einen Grund geben, weswegen du bitter bist. But there is never a justification. Aber eine Selbstrechtfertigung gibt es nie. So never justify bitterness. It's dangerous. Rechtfertige nie die Verbitterung. Das ist gefährlich. Thirdly. Drittens. You have to forgive the offended person. Du musst der beleidigten Person vergeben. You know, if you don't open your hand and let it go, you are going to hurt yourself so much. Wenn du nicht deine Hände öffnest und es loslässt, wirst du dich so sehr verletzen. Look, I'm giving you practical steps how to walk out of bitterness, people. Leute, ich gebe euch praktische Schritte, wie ihr aus der Bitterkeit herauskommt. You know, I've done a series about forgiveness. I'm not going to talk about it here. Ich habe die Serie über Vergebung gemacht. Darüber werde ich hier nicht sprechen. Wrote a book about it too. Und ich habe darüber auch ein Buch geschrieben. But you have to forgive, otherwise you will always stay with your bitterness. Aber du musst vergeben, sonst wirst du immer bei deiner Bitterkeit bleiben. I'm gonna give you another practical step. Ich gebe dir einen weiteren praktischen Schritt. Go and talk to the people who have offended you so much. Gehe und spreche mit den Menschen, die dich so sehr verletzt haben. Do it by yourself, not with anybody else. Mache es alleine, nicht mit jemand anderem. You know, that's what Jesus said to us, when your brother sins against you, you go and talk to him. Das hat uns Jesus gesagt, wenn ein Bruder gegen dich sündigt, gehe und sprich mit ihm. So first of all, you always do everything to resolve it just between you and that person. Als erstes unternimmst du immer alles, um es zwischen dir und der Person zu lösen. You know, and once you've done that, wenn du das gemacht hast, you know, and I've taught this too, if the person doesn't recognize it, then you resolve it in another way. Take people with you. Und das habe ich auch gelehrt, wenn die Person es nicht erkennt, dann löst du es auf eine andere Art und Weise. Nimm Leute mit dir. But listen to this, my friend. Hör zu, mein Freund. If you have done everything that you can to resolve the bitterness and to be reconciled. Wenn du alles gemacht hast, um die Bitterkeit zu lösen und um dich zu versöhnen. And this is a question people always ask. Und das ist eine Frage, die die Menschen immer stellen. What is if this other person who actually really has wounded me doesn't want to be reconciled? Was ist mit dieser anderen Person, die mich wirklich verletzt hat? Was ist, wenn sie sich nicht versöhnen will? Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Listen, there are always two to be reconciled, but it only takes one to get rid of bitterness. Es braucht immer zwei zur Versöhnung, aber immer nur eine Person, um die Bitterkeit loszuwerden. To be reconciled to the person who's injured you needs his willingness and your willingness. Um dich mit der Person zu versöhnen, die dich verletzt hat, braucht es ihre Bereitschaft und deine Bereitschaft. And if the person doesn't want to be reconciled, be at peace. Und wenn die Person sich nicht versöhnen will, dann sei im Frieden. There's something that helped me so much many years ago. Da gibt es etwas, was mir vor vielen Jahren so sehr geholfen hat. But the Bible says, as far as it's up to you, live in peace with everyone. Die Bibel sagt, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. If it's up to me. So viel an mir liegt. There are people who don't want to be reconciled to me. That's not up to me anymore. Es gibt Menschen, die sich mit mir nicht versöhnen wollen. Es liegt nicht mehr an mir. So I don't stress about that. Ich lass mich nicht aus der Ruhe bringen. Don't waste a thought about it. Verschwende darüber keine Gedanken. You know, my responsibility is to make sure there's no bitterness in my heart. Meine Verantwortung ist es, sicherzustellen, dass in meinem Herzen keine Bitterkeit ist. When I've done these practical steps, wenn ich diese praktischen Schritte getan habe, there's one more practical step. Gibt es noch einen praktischen Schritt. Put it in the hands of God. Lege es in die Hände Gottes. God says through Paul. Gott sagt durch Paulus, don't revenge yourself, vengeance is mine, says the Lord. Rächt euch nicht selbst, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Just put things in his hands and be at peace. Lege die Dinge in Gottes Hände und sei im Frieden. If those people wanna keep being angry, don't worry. Wenn diese Menschen wütend bleiben wollen, mach dir keine Sorgen. That's not your responsibility. Das ist nicht deine Verantwortung. You make sure you don't get bitter. Du sorgst dafür, dass du nicht verbittert wirst. Tomorrow we continue. Morgen geht es weiter.